Reservierungen für das Hotelrestaurant entgegennehmen. A10b. Hören Sie das Gespräch und vergleichen Sie mit Ihren Ideen. Was genau wünscht der Gast? Wie ist die Antwort? Machen Sie Notizen. Hertel, ich möchte einen Tisch reservieren. Für wie viele Personen bitte? Für 5 Personen. Um 8 Uhr bitte. Geht in Ordnung. Ich gebe die Information weiter. Danke. Keine Ursache. Wiederhören.